Good morning, good morning, good morning, our dear friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, liebe Freunde. Let's continue to go through 1 Corinthians 13. Lasst uns weiter durch 1. Korinther 13 gehen. We are in verse 3. Wir sind in Vers 3. And if I were to be so generous as to give away everything I own to feed the poor. Und wenn ich so großzügig wäre, alles zu verschenken, was ich besitze, um die Armen zu ernähren. And to offer my body to be burned as a martyr. Und meinen Körper zu opfern, um als Märtyrer verbrannt zu werden. Without the pure motive of love, I would gain nothing of value. Ohne das reine Motiv der Liebe würde ich nichts von Wert gewinnen. Do you know, I remember I was a teenager and this verse really puzzled me. Ich erinnere mich, dass dieser Vers mich als Teenager irritiert hat. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because I thought, how can you give away everything that you have to feed the poor? Denn ich dachte, wie kann man alles, was man hat, weggeben, um die Armen zu ernähren? And not love. Und nicht lieben. You know, and then I realized that we judge things so quickly from a worldly perspective. Dann merkte ich, dass wir Dinge schnell aus einer weltlichen Sicht heraus beurteilen. Because what does the world do? Denn was macht die Welt? Man, he gave away his millions to the poor. He really cares for the poor. Wow, der hat seine Millionen für die Armen hergegeben. Er sorgt sich wirklich um die Armen. But Paul actually says there is a possibility that you are radically generous without loving. Doch Paulus sagt, dass die Möglichkeit besteht, dass du radikal großzügig bist, jedoch ohne zu lieben. Look, I love the poor. Ich liebe die Armen. And I love to give the poor. Und ich liebe es, den Armen etwas zu geben. I actually find amazing satisfaction to go into poor areas and help the poor. Ich finde tatsächlich unglaubliche Erfüllung darin, in arme Gegenden zu gehen und den Armen dort zu helfen. But you know, I remember one day when the Lord confronted my own heart in 97. Doch ich erinnere mich an einen Tag im Jahr 97, als der Herr mein eigenes Herz konfrontierte. We did homeless dinners for people who lived on the street. Wir organisierten Obdachlosenmahlzeiten für Menschen, die auf der Straße lebten. You know, and we did this as a church in the church building. Wir machten das als Gemeinde im Gemeindegebäude. We put tables in the church building and we made super beautiful fancy decorations. Wir stellten Tische im Gebäude auf und dekorierten alles super schön und schick. Worked for days. Tagelange Arbeit. And then we made 4-course top dinners. Dann servierten wir richtig gute 4-Gänge Abendessen. And the Lord really spoke to me. Und der Herr sprach wirklich zu mir. He said to me, Reinhard, do not do that to get people saved and become members of the church. Don't do that. Er sagte, Reinhard, mach das nicht, damit die Leute sich bekehren und in die Gemeinde kommen. Mach das nicht. Because that was one of the reasons we wanted people to know Jesus. Denn das war einer der Gründe, wir wollten, dass die Leute Jesus kennenlernen. And he said to me, never do that. Und er sagte zu mir, mach das niemals. He said, if you do that, your homeless dinner is a bait on the hook. Er sagte, wenn du das machst, ist dieses Obdachlosenmahl ein Köder am Haken. And if the people don't bite the bait, then what? Und wenn die Leute den Köder nicht schlucken, was dann? Then they are not important to you anymore. Dann sind sie dir nicht mehr wichtig. He said, whatever you do, do it out of genuine, true love. Er sagte, was immer du machst, tue es aus aufrichtiger, echter Liebe heraus. If you do it out of pure love, whether they bite the bait or not, you will continue to love them. Wenn du es aus reiner Liebe heraus tust, wirst du sie auch weiter lieben, ob sie den Köder schlucken oder nicht. You know, and I've realized that people can be generous for many different reasons. Ich habe festgestellt, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen großzügig sein können. You can be generous in order to quiet your conscience. Du kannst großzügig sein, um dein Gewissen zu beruhigen. You can be generous so that people will see how generous you are and you get your reward on earth. Du kannst großzügig sein, damit andere deine Großzügigkeit sehen und du hier auf Erden deinen Lohn bekommst. There are so many things that we do from wrong motives that we often don't even perceive. Wir tun so viele Dinge aus falschen Motiven heraus, die wir oft gar nicht erkennen. So always ask yourself, why am I doing what I'm doing? Frage dich deshalb immer, warum mache ich das, was ich mache? I love the way Paul puts it in the Passion. Ich liebe es, wie Paulus es in der Passion-Übersetzung ausdrückt. He said, even if I give everything away without the pure motive of love. Er sagt, selbst wenn ich alles verschenke, ohne das reine Motiv der Liebe, I would gain nothing of value. Würde ich nichts von Wert gewinnen. Look, There is a pure motive of agape love that never thinks about itself. Es gibt ein reines Motiv der Agape-Liebe, das niemals an sich selbst denkt. Think about how many people have given because they simply felt pressurized to give. Überleg mal, wie viele Leute gespendet haben, einfach weil sie sich unter Druck gesetzt fühlten, das zu tun. You know, the preacher puts pressure on them and now they give. Der Prediger zum Beispiel baut Druck auf und dann geben sie etwas. They feel it's their religious duty to help the poor, so they give to the poor. Sie haben das Gefühl, dass es ihre religiöse Pflicht ist, den Armen zu geben, also tun sie es. Do you know, even though it is our religious duty to care for the poor, obwohl es unsere fromme Pflicht ist, uns um die Armen zu kümmern, because pure religion is to care for the widows and orphans, denn echte Religion bedeutet, sich um die Witwen und Waisen zu kümmern, at the end of your day, when you stand before the Jesus to give account for your life, am Ende deines Lebens, wenn du vor Jesus stehst, um Rechenschaft für dein Leben zu geben, don't think that the only thing that counts is what you have given to the poor. Glaube nicht, dass nur zählt, was du den Armen gegeben hast. The question of your motive will be asked right there in heaven before Jesus. Die Frage nach deinem Motiv wird dort im Himmel gestellt werden, wenn du vor Jesus stehst. That's why the Bible says, do not judge anything before the time. Deshalb sagt die Bibel, so urteilt nicht vor der Zeit. But when he, the righteous judge, will judge us, doch wenn er, der gerechte Richter, uns richten wird, the intentions and the motivations of our hearts will be revealed. Werden die Absichten und Motive unserer Herzen offenbart. So as all of your and my works are going through the fire one day, da also alle meine und auch deine Werke eines Tages durchs Feuer gehen werden, everything that has been done out of genuine selfish love will pass the fire and will bring your reward. Wird alles, was aus aufrichtiger, selbstloser Liebe herausgetan wurde, bestehen und Lohn bringen. I'm going to say something here that might be a little bit shocking. Ich werde etwas sagen, das vielleicht etwas schockierend ist. But I wonder how many people have to give account before Jesus one day. Doch ich frage mich, wie viele Leute eines Tages vor Jesus Rechenschaft ablegen müssen. Because they abused the prophetic for selfish reasons. Weil die das Prophetische für eigennützige Zwecke missbraucht haben. I want one more prophetic word so that I can have a breakthrough, so that I can have a victorious life, so that I can prosper. Ich will noch ein prophetisches Wort, um einen Durchbruch zu haben, um ein siegreiches Leben und Erfolg zu haben. Listen. Hör zu. We have to learn, even in the area of generosity, to be selflessly loving. Wir müssen selbst auf dem Gebiet der Großzügigkeit lernen, selbstlos zu lieben. Do you want your reward on earth? Willst du deine Belohnung auf Erden? Where everybody knows how generous you are and you applaud you? Wo alle wissen, wie großzügig du bist und dir applaudieren? Or do you want it in heaven? Oder willst du sie im Himmel? Now listen, people will know that you're generous, but that's not the issue. Hör zu, Leute werden wissen, dass du großzügig bist, aber darum geht es nicht. The issue with what motive do you give? Es geht darum, mit welchem Motiv du gibst. Always remind myself, if I don't give out of the pure motive of love, it's better not to give. Ich erinnere mich immer selbst daran, wenn ich nicht aus reiner Liebe herausgebe, ist es besser, nicht zu geben. See you tomorrow. Bis morgen.